1 Live Infos. Mit Jan Bungartz um 5 Uhr. Großer Protest von Kurden in Köln geplant. Gladbach von Berlin in der Bundesliga besiegt und das Wetter erstmal ziemlich nass. Großdemo. In Köln wollen heute Kurden gegen das Vorgehen der türkischen Regierung protestieren. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 15.000 Teilnehmern. Die Polizei ist laut ihrem Sprecher vorbereitet. Die Polizei Köln ist entsprechend aufgestellt. Gegendemonstrationen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht angemeldet. Wir gehen daher von einem störungsfreien Verlauf aus. In der Türkei sind seit gestern die Chefs der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP in U-Haft. Wegen angeblicher Terrorunterstützung. An den Festnahmen gab es viel Kritik, unter anderem aus der EU und von der Bundesregierung. Bombenanschlag. Die Terrororganisation IS beansprucht einen Anschlag im Südosten der Türkei für sich. Bei dem Angriff auf eine Polizeiwache in der kurdischen Stadt Jabakir waren gestern 9 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Laut einem IS-nahen Medium steckt dahinter die Terrormiliz. Die türkische Regierung hatte die verbotene Kurdenorganisation PKK verantwortlich gemacht. Hasskommentare. Facebook wehrt sich gegen Vorwürfe, bei Volksverhetzung in Deutschland geholfen zu haben. Deswegen ermittelt die Münchner Staatsanwaltschaft unter anderem gegen Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Eine Sprecherin des Online-Netzwerks sagte der ARD, dass es für die Vorwürfe keine Grundlage gebe. An Facebook gibt es schon länger Kritik, weil Hasskommentare nicht schnell genug oder gar nicht gelöscht werden. Fußball-Bundesliga. Mönchengladbach hat in Berlin eine Niederlage kassiert. Gegen Hertha BSC gab es ein 0:3. Alle Berliner Tore machte Salomon Kalou. Aus dem Stadion Nikolaus Hillmann. In der 17., 33. und 84. Minute erzielt der Ivora die Treffer gegen eine Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, die zunehmend müder wirkte und die seit der 39. Minute ohne Christoph Kramer auskommen musste. Gelb-rote Karte wegen wiederholten Foulspiels. In der ersten Hälfte Hertha die aktivere, bessere Mannschaft. In der zweiten Hälfte hatte Mönchengladbach trotz Unterzahl die besseren Chancen. Insgesamt gesehen gewinnt Hertha BSC verdient gegen Mönchengladbach mit 3:0. 1 Live. Sektorwetter. Das hat gerade für große Teile von NRW Regen dabei. Später hört er auf und dann hat auch mal die Sonne Chancen. In Iserlohn ist heute aber bei 8 Grad Schluss, in Königswinter bei 9. Mörs, Dormagen und Dorsten kommen auf höchstens 10 Grad. Auch morgen ist von Sonne bis Schauern alles dabei. Stauschau. Die A1 Bremen Richtung Osnabrück ist zwischen Holdorf und Neunkirchenförden wegen Bauarbeiten gesperrt bis morgen Mittag. 1 Live. Mit Johanna Tänzer. Guten Morgen. Also ich weiß, Sektor, um diese Uhrzeit, um 5:02, ruft einfach alles danach, noch nicht aufzustehen. Ne? Euer Bett zum Beispiel. Nein, verlass mich nicht. Eure Kaffeemaschine. Ich will doch nicht arbeiten. Die Bekanntschaft von letzter Nacht. Geh doch nicht. Also, wenn es gut war. Und Kygo singt jetzt auch noch gleich. Stay. Bleib. Das ist mega fies, aber ihr müsst trotzdem raus. Stay. live. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Der Rag & Bone Man. Don't put your blame on me. Der Typ sieht wirklich aus wie ein großer Teddybär. Ein Teddy mit ganz vielen Tattoos. Der Rag & Bone Man in 1 Live mit Human um 10 nach 5. Guten Morgen. Kirche in 1 Live. Pass auf dich auf. Ich finde, das ist voll der Elternsatz. So nach dem Motto, mach keinen Scheiß und benimm dich bloß, Kind. Und da murmelt man so, ja, ja. Und denkt sich, kann ich doch selber, das musst du mir nicht sagen, Mama. Aber jetzt hat meine Freundin Sarah das zu mir gesagt. Einfach so, abends beim Tschüsssagen an der Tür. Wir haben Wein getrunken und lange gequatscht und danach an der Tür sagt sie, Erike, pass auf dich auf, ja? Und diesmal hat mich das total berührt. Auf dem Weg nach Hause habe ich da noch lange drüber nachgedacht. Da gibt's jemanden, dem es ist wichtig, dass es mir gut geht, dem ich irgendwie am Herzen liege. Oh Mann, das ist so schön. Schon verrückt, oder? Eigentlich meinten meine Eltern das damals ja genauso. Im Grunde wollen Eltern ja immer, dass es ihren Kindern gut geht, denn die lieben ihre Kinder ja. Und trotzdem klang das früher eher nach so einem Aufpassersatz. Jetzt, wo ich älter bin, merke ich wohl erst, wie wichtig das ist, das mit dem Pass auf dich auf. Denn wenn dir das jemand sagt, dann weißt du ja irgendwie schon, du bist damit nicht alleine, mit dem auf dich aufpassen. Also, ich sag jetzt nicht, passt auf euch auf, aber ich hoffe, ihr wisst, für wen ihr besonders wichtig seid. Rike Bartmann, Münster. Ein Beitrag der katholischen Kirche. 1 Live. It's going down, I'm yelling timber. Remember, I'll be the one you won't forget. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh.

still here when I wake up. Aufstehen mit Linkin Park, New Divide um 5.21 Uhr hier in 1 Live. Sektor, wer hätte das gedacht? Die GEMA und YouTube haben sich diese Woche endlich, ja wirklich nach Ewigkeiten, mal geeinigt. Damit wird es dieses nervige, das Video ist in ihrem Land nicht verfügbar, wirklich bald nicht mehr geben. Und auf Twitter gab es diese Woche auch den passenden Spruch dazu. Ich weiß nicht, wer das mit der GEMA und YouTube hingekriegt hat. Aber kann derjenige sich bitte jetzt auch um den Nahostkonflikt kümmern? 1 Live. Toni Mono. Eine Geschichte voller Leid, Streit und Emotionen. Nach einer wahren Begebenheit. YouTube ist wunderschön. Da gibt's nur ein Problem, man kann nichts einsehen. Tony Mono präsentiert Der lange Weg zum Klick. Die Ballade von YouTube und GEMA. Ich ging ins Internet und habe meistens geschrien, weil bei jedem Lied eine Fehlermeldung erschien. Ein berührendes Musical von Zweien, die nicht zusammenfanden und ein ganzes Land in Mattscheibe, Fehlermeldungen und Unglück stürzten. Bis das Wunder geschah. Plötzlich gibt's all diese Lieder. Ich guck mit Tränen in den Augen. Ist ja eigentlich echt blöd. So kann ich schon wieder nichts schauen. Endlich auch in unserem Land verfügbar. Lauter garantiert GEMA-pflichtige Songs. Mit dem brandneuen Remix der 257ers. Man kann mit GEMA und mit YouTube nun gut verdienen. Trauersmilies sind die längste Zeit da erschienen. Also everybody take Computermäuse in die Hände. Klickt unsere Songs, unser Dispo ist am Ende. Ich und die GEMA, ich und die GEMA. Ich GEMA Geld verdienen. Und GEMA, mit der neuen Hymne der Sportfreunde Stiller. Und weil sich diese Deppen nun nach Jahren einig sind, weil GEMA plötzlich YouTube mag und andersrum, wird nichts mehr verschenkt, es wird nichts mehr verschenkt. Der lange Weg zum Klick, die Ballade von YouTube und GEMA, jetzt überall, wo es WLAN gibt. 1 Live, Pop mit Mono, 10. November Essen, 11. November Castrop-Rauxel, 17. November Düsseldorf. Live. mit Johanna Tänzer. My staring at the sink of blood and crushed veneer. Um 17:30. Die A1 Bremen Richtung Osnabrück ist zwischen Holdorf und Neunkirchenförden wegen Bauarbeiten gesperrt. Das dauert bis morgen Mittag. 1 Live mit Johanna Tänzer. Guten Morgen, Johanna Tänzer ist hier. Und man könnte echt meinen, auf meinem Körper ist schon Karneval. Ich habe irgendwie überall Glitzer auf mir. Gestern so ein Kleid für die SF Krone anprobiert und das hat irgendwie total abgeglittert. Aber Glitzer ist ja was Schönes. Und ich finde, der Sektor braucht jetzt auch so ein bisschen Glitter in dem Regenwetter. Deswegen kriegt ihr jetzt auch ein bisschen von dieser Glittermagie ab. Bruno Mars sorgt dafür. Hier ist 24K Magic. Dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So

shaking to the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah. Schenkt sich auf in den Samstagmorgen. 1 Live, Krone 2016. Also, auch wenn wir uns um 5.38 Uhr motorisch noch wie ein Roboter fühlen, Tim Bensko erinnert uns jetzt alle nochmal daran, dass es nicht der Fall ist. Keine Maschine, ich lebe von Luft und Fantasie. So, und eine Maschine kann sich nämlich auch nicht die 1 Live Krone selbst verleihen. Dafür müsst ihr sorgen, indem ihr votet auf 1live.de. Tim Bensko ist nominiert in der Kategorie Bester Künstler. 2 Kronen hat der Lockentim ja schon. Wenn ihr wollt, dass eine dritte dazukommt, Freunde, ihr wisst, was zu tun ist, ne? Hallo, hier ist Tim Bensko. Ich bin für eine 1Live-Krone nominiert, was an sich schon die größte Auszeichnung ist, die man sich als Musiker vorstellen kann. Aber jetzt muss ich sie unbedingt gewinnen. Ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wenn ich die 1Live-Krone gewinne, das wäre Wahnsinn tatsächlich. Ich habe ja schon 2 und ich kann mich sehr genau erinnern, und ich hatte da einen Puls von 400. Ich kann mir vorstellen, dass es beim dritten Mal nicht besser würde. Also im positiven Sinne nicht besser würde. Ich würde mich freuen über dieses Gefühl. Du kannst das Leben leicht sehen, auch wenn es das nicht ist. Bitte, bitte für mich abstimmen auf 1live.de. Irgendwo steht da bestimmt mein Name, und dann einfach so oft auf Voten drücken, bis der Votingfinger glüht. Danke. Hier ist er jetzt, Tim Bensko, keine Maschine in 1live. Einfach so weitermachen ist keine Option. Ich muss hier ausbrechen, wenn du das hier liest, bin ich schon auf und davon. Ich will mein Leben selbst gestalten, muss es wenigstens probieren. Ich brauche die Kontrolle zurück, kann nicht mehr nur funktionieren. Ich bin noch keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Außergewöhnliches zu erleben. Die ganze Welt steht mir offen, ich steh wie angewurzelt daneben. Ich liege in Ketten aus unausgesprochenen Regeln, trete auf der Stelle, aber muss mich frei bewegen. Ich bin noch keine Maschine. Fantasie. Live mit Johanna Tänzer. Get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my pinkies valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Ludacris fill cups like double D. Me and Ursh, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed that say, Sure, got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Wochenende. Yeah. Live. Sektor Events. In Köln im Gloria tritt heute Abend der werte, geschätzte Kollege von 1 Live, Ingmar Stallmann, auf. Was man für Gespräche belauscht da auf dieser Awardshow. Ne? Ich habe letztens zwei Models, die letztes Jahr standen da so zwei ehemalige Topmodels, muss man sagen. Die stehen da an der Bar und die führen ein Gespräch. Du stehst daneben und denkst, alter Schwede, die eine sagt zur anderen, ich weiß noch gar nicht, wo ich nächstes Jahr in Urlaub hinfliegen soll. Und dann sagt die andere, probier doch mal Trivago. Und dann sagt sie, naja, Afrika ist nichts für mich. Ihr merkt, der ist nicht nur Moderator hier bei 1 Live, sondern eben auch als Comedian unterwegs. Heute tritt er im Rahmen des Köln Comedy Festivals auf. Und zwar mit seinem Programm Humorphob. 19 Uhr geht's los. Ingmar Stademann, Köln, Gloria. Geil. In Münster im Gleis 22 kommt Tim Wandtoll. Das ist ein Singer-Songwriter aus den Niederlanden. Der macht Folk mit ein bisschen Punkrock. So ein bisschen Frank Turner-Richtung. 20.30 Uhr geht's los. Alternative Pop gibt's im Rekorder in Dortmund. Da kommen Helgen. Das sind drei Jungs aus Hamburg, die vermischen Pop mit Alternative Rock und deutschen Texten. 20.30 geht's da auch los. Dann Hallo Düsseldorf. Im Zack kommen heute Abend die Sunset Rocks. Das ist eine britisch-australische Band. Und das Geile ist, die Jungs haben sich wirklich auch beim Surfen kennengelernt. Und die sehen halt auch noch so aus. Guckt euch das mal an. Sunset Rocks sind wirklich so blond gelockte Sunny Boys, die aber eben neben dem Surfen noch eine andere Leidenschaft teilen, nämlich die Musik. Dieses Jahr haben sie ihr Debütalbum A Very Rarely Say Die rausgebracht. Damit sind sie jetzt live auf Tour. 20.30 Uhr, Zack, Düsseldorf, Sunset Rocks. Feiern könnt ihr natürlich auch, und zwar im Clubbahnhof in Ehrenfeld. Da ist die Beatpackers Party, die feiert Geburtstag. Im Rahmen der Party gibt es auch eine Live-Performance von Roger und Schuh von Blumentopf. Die Band hat ja vor ein paar Wochen ihr Abschiedskonzert gespielt, ne? Aber die beiden machen mit ihrem Duo-Projekt weiter. 23 Uhr geht's da los. Und was immer ihr heute macht, macht es erstmal mit Regenschirm, ja? Sektor-Events in 1 live. Why wait to say? At least I did in my way, lie way too fast. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Life.